Und er ist es, der lebendig macht und sterben lässt. Und auf ihn geht der Unterschied von Nacht und Tag zurück. Begreift ihr denn nicht?